Ey, Tarek, guck mal, da baut einer. Ey, meinst du, ich und mein Kumpel können mitziehen? Wir sind von KZ. Unser Album kommt dann auch im Juli. Ich schwöre. Warte! Du bist zahm, Bankrott, deine Frau ein Samen, Bankräuber. Ich fix sie, wenn deine Familie mich anfeuert. Ich mach es wie Jay-Z, betrachte meine Scheiße in der Toilette und bin inspiriert für ein Lied. Muskeln wie ein Drittklässler, Bauch wie ein Opa. Kippen wie ein Automat, Atem wie ein Toter. Tritt mich auf der Straße, zu wie ein Paket. Ich laber Scheiße, Kids halten mich für ein Prophet. Deine Frau hat nur Migräne und will shoppen. Sie war nie ein Alkoholiker, doch ist seit 20 Jahren trocken. Ich bettel bei Steiger um einen Vorschuss. Denk an meine Kinder, wenigstens ein Fünfer. Boja Bunker, schlechte Geschäftsmänner. Doch wir sahen ab auf deiner Frau. Auf deiner Frau. Keine Kohle mehr zu kiffen. Doch wir warten einfach ab, ab einer Baut. Licht in ihr sehen, Baby, setz dich auf die Lavalampe. Du bist nicht Jesus, nur weil keiner deinen Vater kannte. Nenn mich blau, weil ich komm hoch und spritz ab. Nach dem Joggen häng ich vom Balkon und mach es hinter. Ich bin ein Mann, ich scheiß auf den Abwasch. Verlass dich, nachdem ich hinter die Heizung gekackt hab. Du hast es faustdick im Hintern. Ich kenn Bären, die in deiner Frau überwintern. Ich bin eine Sexbombe, ich habe dein Weibchen gesprengt. Ich und meine Jungs laufen ein wie ein Hemd. Ich bettel um mein Vorschuss, denk an mein Mädchen. Steiger! Wenigstens ein Brötchen. Boja Bunker, schlechte Geschäftsmänner. Doch wir sahen ab auf deiner Frau. Auf deiner Frau. Keine Kohle mehr zu kiffen. Doch wir warten einfach ab, ab deiner Baut. Gab es Weihrauch und Myrrhe. Wurde es ausgefurzt in einem Scheißhaus für Irre. Für die einen ein Idiot, für andere ein Idol. Ich lebe in der Dunkelheit wie Hannelore Kohl. Du bist ein dreister Lügner, ein Schweinepriester. Ich hol meine Route raus wie ein Reiseführer. Unsere Kneipenlieder sind bei den Atzen Kult. Das ist nicht Rocky 6, du bist ein Axel Schulz. Deine Ehefrau hat 5 Ausländer im Arsch. Egal, die Palästinenser hat auch keiner gefragt. Danach frieren wir uns vom Bunker den Arsch ab. Wir wissen, dass du da bist, wenigstens ein Boja Bunker, schlechte Geschäftsmänner. Doch wir sahen ab auf deiner Frau. Auf deiner Frau. Keine Kohle mehr zu kiffen. Doch wir warten einfach ab, ab deiner Baut. Ab deiner Baut. Hey Jungs, alles klar? Hey, der Benz da draußen, nur geleast. Aber ihr seht hungrig aus. Soll ich euch einladen? Currywurst, Döner, ey, alles machbar. Royal Bunker, schlechte Geschäftsmänner, doch wir sahen ab.